Kapitel 61. Abends geht Eva in die Oper. Man spielt Madame Butterfly von Puccini. Eva macht Mini-Videos von der Oper und schickt sie Arnold. Das Thema der Oper ist die Liebe. Am Anfang ist die Liebe wunderbar. Aber dann gibt es Probleme. Am Ende funktioniert die Liebe nicht. Eva hat Tränen in den Augen. Sie denkt, ich möchte Arnold sehen. Kapitel 62. In den folgenden Tagen machen Eva und Arnold viele Sachen zusammen. Sie gehen zusammen ins Kino, ins Theater und ins Restaurant. Sie spazieren zusammen durch Wien. Arnold lernt das ganze Leben von Eva kennen. Per Foto und per Video. Kapitel 63. Arnold kommt auch in Evas Wohnung. Er sieht den Schreibtisch, den Schrank und das Bett. Arnold geht mit Eva in die Dusche. Am Abend gehen Eva und Arnold zusammen ins Bett. Eva schreibt: Gute Nacht, Arnold. Gute Nacht, Eva. Schlaf gut. Dann sieht Arnold, wie Eva schläft. Kapitel 64. Am nächsten Morgen wacht Eva früh auf. Sie hat ein komisches Gefühl. Sie trinkt ein Glas Milch. Aber das komische Gefühl bleibt. Eva kennt dieses Gefühl nicht. Das Gefühl ist neu. Und interessant. Aber was ist es? Kapitel 65. Eva geht aus dem Haus. Sie geht durch die Stadt. Was ist das für ein Gefühl? Eva möchte das Gefühl verstehen. Da sieht Eva ein Modegeschäft mit dem Namen Fashion Kick. Wie vom Blitz getroffen geht sie in das Geschäft. Sie probiert viele Sachen an. Das hat Eva noch nie gemacht. Sie ist total nervös.